Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem zweiten Buch Samuel, 22. Kapitel, Vers 17 bis 20. Er streckte seine Hand aus vom Himmel und rettete mich. Er zog mich aus tiefem Wasser herauf. Er befreite mich von meinen mächtigen Feinden, von denen, die mich hassten und zu stark für mich waren. Sie fielen über mich her, als ich am schwächsten war, doch der Herr gab mir Halt. Er brachte mich an einen sicheren Ort und rettete mich, weil er Freude an mir hatte. Gott segne dieses Wort. Gott rettet. In diesen Versen hier aus den Geschichtsbüchern lernen wir mehr über König David und wie Gott rettet. Also tatsächlich, wirklich praktisch, David rettet. Und hier lernen wir, wie David nach vielen, vielen Schwierigkeiten, die er im Leben hatte, also das ist ja von Saul verfolgt wurde, König Saul, sein eigener Sohn sich gegen ihn gewandt hatte, Absalom, und ja, er auch Sünde begangen hatte, also David auch Sünde begangen hatte und Ehebruch und auch sogar Mord begangen hatte, aber dann in Reue zu seinem Herrgott, zu unserem Herrgott zurückkam, lernen wir, dass Gott Freude an ihm hat. Und warum hat Gott Freude hier an David? Lesen wir weiter, wenn wir zurückgehen ein bisschen, sehen wir, dass David bescheiden ist und sagt, ich kann in meiner eigenen Kraft das nicht machen, meine Feinde sind stärker als ich. Und sogar Sevi sagt, sie waren zu stark. Also das ist eine Bescheidenheit, die bei David, König David gut zum Ausdruck kommt. Und das ist eine Position, wenn wir Hilfe suchen und in Reue und in Anerkennung zu Gott kommen, dass wir in unserer eigenen Kraft nichts ausrichten können. Das ist etwas, was Gott ehrt, und Gott tut dann auch Sachen in unserem Leben, in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, die wir aus unserer eigenen Sicht und in unserer eigenen Kraft niemals hätten tun können und auch nicht tun können. Das kann nur unser Jesus Christus. Und Gott rettet uns. Und vielleicht lest ihr mal ein bisschen mehr über David würde ich euch ermutigen, im 1. Samuel und dann auch 2. Samuel, in den vorhergehenden Kapiteln, wie David denn nun wirklich also da Schwierigkeiten hat und sich dann auch zu Gott zuwendet und Gott jedes Mal ihn befreit aus den schwierigsten Situationen. Ein reuiges Herz ist nötig. Das war auch nötig, als David Ehebruch begangen und auch Mord. Als Nathan, der Prophet, ihn dann aufsucht und sagt, David, das ist nicht gut, du musst jetzt hier Reue zeigen und Gott gehorchen. Und dankbar sind wir, dass David das gemacht hat. Und es waren zwar Konsequenzen dann da, dass der Sohn, das uneheliche Kind dann stirbt, aber auch viel, viel Gutes kommt dann. Und zum einen und zum anderen auch, dass unser Herr Jesus Christus aus der Linie David dann kommt, nachdem David dann Reue zeigt und auch von ganzem Herzen Gott anerkennt. Und das ist unsere Einladung für uns, zu Gott zu kommen, denn Gott rettet uns und Gott kann uns nur retten aus Situationen, die überwältigend sind. Und das ist unsere Einladung auch hier. Und das ist im Prinzip zusammengefasst hier aus dem zweiten Buch Samuel, 22. Kapitel. Lieber Jesus, wir danken dir, dass es wichtig ist, dass wir zu dir kommen, als reuige Sünder, auch vor allem in Bescheidenheit, und anerkennen, dass du unser Herrgott bist. Wir sind wir, du bist unser Herrgott. stehst über den Dingen, hast ganz andere Attribute, die wir nicht haben, wo wir in deinem Angesicht geschaffen sind, in deinem Bild gemacht worden sind, deinem Antlitz. Du belohnst uns, wenn wir zu dir kommen, als Reuegesühner und sagen, wir wissen nicht weiter. Ich kann das aus eigener Kraft nicht tun. Lieber Gott, hilf mir. Lieber Herr Jesus, hilf mir. Und das erkennst du immer an und du tust immer irgendetwas. Wie sich das ausdrückt, das ist dir überlassen. Dein Zeitrahmen ist auch anders als bei uns. Aber du erkennst das immer an und hast Freude, uns zu helfen. Und das beten wir für alle Menschen, diese Wahrheit zu Herzen zu nehmen und zu Jesus Christus zu kommen. Wir danken dir, Herr Jesus, beten dieses in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.